Meine Eltern sind unterwegs. Wollen wir sehen, wie lustig die das finden. Spielzeugpistolen. War bestimmt richtig witzig, was? Wie heißt dein Kollege? Wie kommt man auf so eine Scheiße? Ja. Yeah. Keine Ahnung. Ja. Yeah. Es war heiß. Es war langweilig. Wir sind schon ein, zwei Jahre zusammen und haben schon drei, vier Sachen erlebt. Doch bist du nur fünf Minuten mal weg, ist das für 10 Jahre Knast für mich. Ey, du wirkst nicht so leicht um deinen Finger, wenn du durch deine blauen Augen guckst wie immer. Ich bin hypnotisiert, wenn du vorbeispazierst. Das wird jeden Tag ein kleines bisschen schlimmer. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. Baby, baby, crash mich so oft du willst, ja, bis ich nicht mehr kann. Und seit du da bist, sind alle Lichter an. Du machst, dass ich nicht mehr schlafen kann. Ich seh uns zwei in alt und grau, mit weißen Haaren und dicken Bauch. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. Yeah. Kriege geführt und haben schon 3-4 Zimmer demoliert. Aber weil 5 Minuten ohne dich zu viel sind, bin ich auch mit 90 immer noch bei dir. Ey, du wickelst mich vielleicht um deinen Finger, wenn du durch deine langen Haare fährst wie immer. Ich werd unkontrolliert, wenn du vorbeispazierst, und es wird jeden Tag ein kleines bisschen schlimmer. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. Baby, baby, crash mich so oft du willst, ja, bis ich nicht mehr kann. Und seit du da bist, sind alle Lichter an. Du machst, dass ich nicht mehr schlafen kann. Ich seh uns zwei in alt und grau, mit weißen Haaren und dicken Bauch. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. Yeah. Schönen guten Tag. Das ist ein Banküberfall und jetzt alle die Hände hoch. Weißt du Bescheid? Ich pack die scheiß Kohle hier rein. Ich hab hier kein Geld. Verarsch mich nicht. Ich verarsch dich nicht. Das ist doch eine Bank hier, oder? Ja. Also gibt es auch Geld hier? Ja, aber das Geld wird bei jeder Auszahlung aus dem Tresor hier hochgespult. Das läuft über den Computer. Ich brauche eine Konto. Dann gehen wir halt zum Tresor. Der Tresor hat eine Zeitschaltuhr. Eröffnet nur zweimal am Tag. Keiner in der Bank weiß, wann. Okay, dann packen jetzt alle ihre Wertsachen hier rein. Keine falsche Bewegung. Ja, dann lass. Was? Ja, wir können die Leute hier nicht abziehen. Die Uhr auch. Und seit du da bist, sind alle Lichter an. Du machst, dass ich nicht mehr schlafen kann. Ich seh uns zwei im Alt und Grau, mit weißen Haaren und dickem Bauch. Flash mich nochmal. Flash mich nochmal. Ich seh uns zwei im Alt und Grau, mit weißen Haaren und dickem Bauch. Flash mich nochmal, als wär's das erste.